Faradio mit Flitz für Kids, die Sendung für mobile Kinder. Aktuelle Meldung. Als ein fröhlich klingelnder Radfahrer an einem kilometerlangen innerstädtischen Stau vorbeiradelte, wurde er von den Autofahrern wüst beschimpft, die seit Stunden im Stau standen. Es kam zu einer spontanen Protestaktion, bei der viele Autofahrer ihre Wagen verließen und die Fahrradwege blockierten. Doch die Radfahrer waren von dieser Aktion wenig beeindruckt und umradelten leichtgängig die Blockade.